QXtra 20 MST Y355 S3 E D MV MST Balvin und Stefan Heudorf Birkenstraße 1 Obergeschoss Raum Süd Schreibtisch Mitte 2004 14. April 18.35 Uhr und 9 Sekunden. Zu jener Zeit spielt ein kleiner Junge mit seinen 20 neuen kleinen Spielzeugautos auf eben diesem Tisch. Er ahnte noch nichts von irgendeiner Versammlung. Auch nicht, dass die kleinen Wagen eine große Reise unternehmen würden, um ihn zu retten. Er wusste noch nicht einmal, dass Außerirdische wirklich existieren, geschweige denn irgendetwas von Versammlung. Doch an dem heutigen Tag, dem 14. April 2004, sollte sich all dies ändern. Denn genau um 17.35 Uhr und 42 Sekunden erschien am Himmel ein kleiner gelber Fleck. Langsam wurde er größer, bis er auf die Größe von ungefähr einen halben Meter gewachsen war. Und während der Fleck wuchs und die Form eines Spielzeugraumschiffes annahm, da er näher kam, flog eben jenes Spielzeugraumschiff durch ein geöffnetes Fenster in den uns schon bekannten Raum mit den kleinen Jungen und seinen Spielzeugautos. Es landete direkt vor den erstaunten Augen dieses Jungen und fing an, sich aufzublasen, sodass es auf eine Größe von fast 3 Meter Durchmesser anwuchs. Danach wurde es unheimlich still. Nicht, dass es vorher laut gewesen wäre. Nur die Vögel zwitscherten und irgendwo lief überall von dem Prinzen im Radio und ein arbeitsamer Staubsauger lief. Aber plötzlich waren all diese Geräusche verstorben. So als ob man urplötzlich taub geworden wäre. Dann fing der kleine Junge neben dem Raumschiff, denn um so als handelt es sich, an sich aufzulösen, während dafür ein kleiner Junge im Raumschiff erschien. Es handelte sich um den wohlbekannten Vorgang des Beamens. Naja, darauf flog das Raumschiff, nachdem es wieder mitsamt dem Jungen auf Spielzeuggröße geschrumpft war, davon. Durch das schon erwähnte offene Fenster. Flog Richtung Mond davon. Zurück blieben 20 kleine Spielzeugautos.